et de la philosophie. Alors, je dirais les musulmans, les paroles, les professeurs, les maladies, les morales, les pratiques, le livre à vue, le livre de service, il y avait des der etwas zum Tragen dieser Schriftstaben wollte, hat es besser getroffen, als er wohl selbst gemeint haben mag, indem er sagt, man kann in einem neuen Prinzip der Moralität, sondern nur eine neue Formel aufgestellt worden. Er wollte aber auch eine neue Grundsatz aller Sittlichkeit einführen und diese gleichsam zuerst erfinden. Gleich als oft vor in die Welt, in dem war Pflicht sei Unwissen, wo das ein durchgängiger Bedürfnis gewesen wäre. Wer aber weiß, dass die Mathematiker eine Formel bedeutet, die da was zu tun sei, meine Aufgabe ist Befolgung, ganz genau bestimmt und nicht erfehlen lässt. Das ist eine Formel, welche dieses in Ansehen aller Pflicht überhaupt tut, nicht für etwas Unbedeutendes und Gefährliches halten. Da kommt folgendes raus, erstmal, wenn er darüber redet, was er für die Leistung hält, die er abliefert. Da kommt erstmal raus, dass er gar nicht an eine analysierende Stellung im Verhältnis zur Moral gedacht hat. Er hat nicht das Verhältnis, Moral, was ist das? Also die ganze Fragestellung, der sich diese berühmte Grundlegung zur Metaphysik der Sinne oder die Kritik der praktischen Vernunft verlangt, die ganze Fragestellung ist gar nicht, also gut, die Leute, die halten sich an die Moral oder auch mal nicht, die unterscheiden Gut und Böse im Handeln, die glauben an den Gott, der am Schluss malbar macht und das Gute positiv und das Schlechte negativ sanktioniert und so zu. Was tun Sie da? Was treiben Sie da? Was denken Sie da? Was veranlasst Sie zu diesem Gedanken? Der führt alles das ist überhaupt nicht die Absicht eines moralgegründeten Philosophen. Der steht überhaupt nicht auf dem Standpunkt, dass er sich gegenüber ein Objekt hat, dessen Bestimmungen er nun mal entwickeln will. Das heißt, das ist ganz anders. Das merkt man daran, das macht die ganze Analyse schon mal gleich zu einer ziemlich Spiegelfechterei. Er sagt, wer wollte einen neuen Grundsatz der Sittlichkeit einführen, als ob die Leute nicht wissen, was gut und böse ist? Jetzt wird man gerade fragen, ja, was willst du denn dann eigentlich? Ja, wenn das alles schon feststeht, ja, wenn die Moralität der Moralischen außerhalb der Wissenschaft, wenn die schon wissen, was gut und schlecht ist, wenn die schon feststeht, und wenn du dich nicht anheilig machen möchtest, gewissermaßen einen Standpunkt einzunehmen, der das selber nochmal beurteilt und zurückweist, oder jedenfalls der nicht unparteiisch dazu nimmt, ja, was willst du dann überhaupt? Ja, er will was anderes. Er will nicht analysieren und er will nicht ein neues Gesetz der Sittlichkeit, einen neuen Grundsatz der Sittlichkeit aufstellt und aus ihm die Pflichten, die die Welt so kennt, ableitet. Er will was anderes, er will eine Formel finden. Er will sagen, welche die Formel in Anlehnung aller Pflichten überhaupt ist. Was also? Wir sagen, das Eingesehene, das Einsehbare, an aller Pflicht überhaupt ist. Das ist ein ganz anderes Verhältnis zum Gegenstand, als ein analysiertes, es ist nämlich ein legitimierendes Verhältnis. Es ist von vornherein die Stellung, wie beweise ich das, was ich sowieso für gut und vernünftig halte, als gut und vernünftig. Und das ohne, dass ich mich damit befasse. Du sollst nicht stehen, du sollst Vater und Mutter werden, vielleicht ehrlich werden müssen. Ohne dass ich mich mit den einzelnen Geburten und Gesetzen der Moral befasse, auch meinetwegen mit den Negativen. Gut, dann ist der Welt so. Und ähnlich, ohne dass ich mich damit überhaupt befasse, stelle ich mir die Frage, wie ist Moral vernünftig einsehbar, ganz grundsätzlich und getrennt von dem besonderen Inhalt, den sie in dem besonderen Fall ausmachen. Das ist die Stellung, die halte ich zu mir legitimieren. Ich mache so etwas wie eine Vorschalttheorie und frage mich, warum kann man und darf man überhaupt Pflichten auferlegen? Das ist die kantische Stellung. Macht die ganze Geschichte zur Spiegelfechterei, weil was zu beweisen ist, vorher völlig feststeht. Das ist es ist so ähnlich wie dieselbe Frage auch im Kant wieder. Es gibt Wissenschaft, und wenn sie gibt, braucht man ja wohl ihre Möglichkeit nicht beweisen, denn die Möglichkeit ist ja mit der Existenz wirklich genug für sie. Aber ich stelle mir die Frage, was sind die Rechtsgründe unseres Glaubens an Denken? Andere Geist ist genau das gleiche Verhältnis. Er betrachtet nicht das Denken, was es ist. Er kritisiert nicht falsches Denken, sondern er fragt. Er steigt auch wieder hier in eine Vorschalttheorie ein, verhält sich legitimatorisch zu einer feststehenden Wissenschaft und fragt, warum man an sie glauben soll. Die Art Beweisführung führt zu einem eigentümlichen Argumentieren, ein Punkt, der ist eigentlich nur für die Fachphilosophen interessant, und die tun wir gelesen, und mit der Grundlegung zu der Physik der Sinn. Und wir machen die zweite Frage. Ich will es schnell machen, ich lese es erstmal vor. Jedenfalls, wie dieser Argumentation, wie dieser legitimatorische Beweisführung, das stimmt. Wie ein solcher synthetischer, praktischer Satz a priori möglich? Es geht um den kategorischen Wörter, also den steht uns unten irgendwo. Das Handel steht so, dass die Maschine dann das Handel auch allgemein gesetzt werden könnte. Um den geht. Ich komme aber hier auf meine Batterie an, und das ist ganz toll. Wie ein solcher synthetischer, praktischer Satz a priori möglich und warum er notwendig sei, ist eine Aufgabe, deren Auflösung nicht mehr binnen der Grenzen der Metaphysik der Sinne liegt. Auch haben wir seine Wahrheit hier nicht behauptet, viel weniger vorgegeben, einen Beweis erzielt in unserer Gewalt zu haben. Wir zeigten nur durch Entwicklung des einmal allgemein im Schwange gehenden Begriffs der Sinnlichkeit, dass eine Autonomie des Sinns denselben unvermeidlicherweise annimmt. Oder vielmehr zum Grunde wer also Sinnlichkeit für etwas und nicht nur eine generische Idee ohne Wahrheit hält, muss das angehörige Prinzip dessen zugleich einräumen. Dieser Abschnitt war also ebenso wie der erste bloß analytisch. Also, wie sieht die Aussage von dem ganzen Zitat? Die Aussage von dem Zitat ist, wer erwartet hat, dass ich hier ableite, warum der kategorische Imperativ möglich und nötig ist. Er hat sich in meiner bisherigen Abhandlung enttäuscht gesehen. Und das geht auch schwer in Ordnung, denn was ich bisher gemacht habe, war eine reine Wahrheitserklärung. Was ich bisher gemacht habe, sagt der Kant, war rein analytisch. Ich habe mir den Begriff der Pflicht vorgegeben und daraus deduziert, dass die Pflicht bloß darin bestehen kann, das und. Wer an die Sinnlichkeit glaubt, wird feststellen, dass sein Glaube unweigerlich diesen von mir gegebenen Inhalt hat. Wer an die Sinnlichkeit nicht glaubt, wird sehen müssen oder kann ruhig behaupten, dass das, was ich bisher bewiesen habe, hinten und vorne kein Beweis für die Notwendigkeit oder Vernünftigkeit eines kategorischen Imperativs ist. Und das sagt er immerhin auf der Seite 95. Eine Schrift über 815 Seiten. Diese Grundlegung zur Metaphysik der Sitten geht so, dass er immer sagt, der erste Einstieg gibt, wir wissen doch, dass die Leute sittliche und moralische Figuren sind. Und worauf kommt es dabei an? Na, auf die Pflicht. Und sagt er, ja, das ist natürlich eine Anleitung, natürlich kann man weiß. Aber wir wissen doch, die Leute haben doch eine Pflicht. Was müssen wir denken, wenn wir Pflicht denken? Er erklärt das Wort, die Indikate dieses Wortes. Auf der zweiten Ebene, und das ist die eigentümliche Verfahrensweise, das ist jetzt logisch gesehen, weil in die zweite Ebene eine, deswegen heißt es ja immer so transzendental, das ist eine Vorschaltebene. Ist er mit seinem vernünftigen Wesen dran, muss er auch die dritte Ebene, muss er nochmal eine Vorschaltebene machen. Das ist dann die der theoretischen Vernunft. Kann man eigentlich die Freiheit beweisen? Am Schluss kann man auch das nicht. Und das ist der ganze Beweis der Vernünftigkeit des kategorischen Imperativs. Ein dreimal zirkuläres Verfahren, wo jede Ebene der Argumentation sich wieder voraussetzt und zur nächsten versteht, tatsächlich aber den Inhalt nach gesehen gerade dasselbe kommt. Übrigens ein Grund, warum die Lektüre dieser Schrift so sehr öde ist. Das ist die kategorische Schrift, wo man so durchfallen muss. In diesem Zitat drittens ist eine Überschrift, die ist dann an der Seite 110, also auf der letzten Seite dieses Buchs. Die Überschrift sagt die ganze theoretisch verkeilte Absicht einer Legitimation eines vorweg für gut und vernünftig gehaltenen Handlung, einer gehaltenen Einstellung. Es fragt nämlich, wie ist ein kategorischer Imperativ möglich? Nicht nur bei Kant natürlich, die ganze Höhe durch, die ganzen Grünbürger und so. war überhaupt möglich im Vater des Selberdenkens. Alles wollten sie machen, selber denken. Und wenn sie selber gedacht haben, ist auch jeder Scheiß in die Wandlung gegangen. Gottes Beweise waren es. Ich habe heute was schlecht, da werden sie sich denken, jetzt nicht. An Gott ist dann was schlecht, wenn man den Papa glauben muss. Das ist für der Philosoph nie anders. Aber der Philosoph Rebell, den verlangt wird, dass man es glauben muss. Aber wenn wir einen Weg finden, wie Gott denkbar wird, und dann ist Gott in Ordnung, dann hört sich jede Kritik an Gott auf. Mehr noch, ab dann versucht die Philosophie, den Gottesgedanken in die Kirche zu werden. Es ist genauso wie der Moral. Es muss schon ein Bewusstsein vorgelegen sein. Das ist der Wünsche. Das Licht etwas Unangenehmes. Etwas, was die Leute nicht so einfach wollen. Was nicht schmeckt. Was also eine Zumutung an Materialismus und Eigenkalkulation dessen ist, der nun sich zur Pflicht bequemen soll. Das Bewusstsein muss schon vorgelegen haben. Aber jetzt geht es nicht weiter, dass jetzt als nächstes Frau Kurve zu behaupten ist, die Pflicht. Also, wer nicht? Man muss hin. Die nächste Frage heißt, welches Bequem an die Kinder hingeht. Man muss das Eigentum respektieren. Warum muss man das respektieren? Was ist Eigentum? Was ist sein Zweck? Was also muss man darin respektieren? Immer zwar materielle Analyse, eine Suche nach, welches Zweck dient man, wenn man von einem eigenen Abstand ist und sich einer Pflicht anbequemt. Die ganze Stellung ist nicht die Stellung von einem Philosophen, der sich fragt, ob Moral vernünftig denkbar ist. Er weiß nämlich um den Gegensatz und sucht nach einer Möglichkeit der Versöhnung des autonomen Selberdenkers, welcher der modernen Fassung sein will, und den Diensten, die er nach wie vor verrichten will, sofern er sich das selber denkt. Die Kategorie Möglichkeit, wie gesagt, die als theoretische Kategorie so mies ist, so untauglich, weil ich sage, Möglichkeit schließt so gut wie gar nichts aus. Die Kategorie der Möglichkeit ist die logische Kategorie eines theoretischen Versöhnungswillens. Das ist eine Ausweitung der Kante, der Kant macht zum Beispiel Religion, ist an diesen Zumutungen vermittelt, außer sie entsteht aus dem Begriff der Sinnlichkeit, der denkbar ist. Und das ist die ganze Aufklärung. Und hinterher kann man wieder herstellen. Sondern das verletzt unter Null, wie man ja sieht, jedenfalls der materialen Argumentation, er versucht mal zu umreißen, wie sich der Philosoph Kant, der übrigens Vorbild und, will ich mal erfasst sagen, unüberholtes und unüberholbares Vorbild allen ethischen Argumentieren ist. Und immer noch der beste von allen ethischen Argumentierern ist. Um ich weiter unten nochmal drauf zu sprechen. Weil er die Frage sich rein und sauber stellt und nicht verwischt, verwaschen, verschwiebelt, gibt es da eine Lösung. Er fragt also durchaus, die Sinnlichkeit, die Sitte, die Pflichten, nicht eine Zumutung an den autonomen Menschen. Knechte, die Menschen der letzten Generationen, der letzten 1000 Jahre, wollen wir modern und keinen Preis sein. Wir wollen also die Pflicht nur unter der Bedingung, dass wir sie einsehen, auch ausführen. Dann wollen wir sie allerdings auch ausführen. Wie, das ist die Frage, wie lassen wir die Pflicht begründen? Das schreibt er ein. Mit Gedanken, die Sie jetzt in der Mönch 1 vorkommen. Sie haben Nummer 4. Heißt, um aber den Begriff eines an sich selbst hochzuschätzen und ohne weitere Absicht guten Willens, so wie er schon dem natürlichen, gesunden verstand die Weihung nicht. Und nicht so nur die Lehre, als vielmehr nur aufgeklärt zu werden gedacht. Diesen Begriff in der Schätzung des ganzen Werts unserer Ahnung mit immer hohem Anstieg und die Bedingung eines übrigen Ausmachs zu entwickeln. Das gute Begriff zu entwickeln. Wollen wir den Begriff der Pflicht vor uns nehmen? Dann geht ja die Formulierung. Der an sich gute Wille. Oder das an sich vernünftige Handeln. Wenn dann die Formulierung guter Wille nimmt, dann sieht man, dass hier etwas Gutes drin vorkommt. Und wenn man was als gut beurteilt, dann macht man ein sogenanntes Urteil des Begriffs. Denkt man nicht gleich in die Moral, dann hat man nämlich das Urteil des Begriffs missbraucht. Das Urteil des Begriffs liegt vor, wenn einer sagt, das ist ein gutes Auge. Und ein anderer sagt, das ist ein gutes Auge. Was ist eigentlich die Art Urteil, die wir erstatten? Sondern ein Vergleich macht. Und es ist zwischen der Beschaffenheit eines Dings und seinem eigenen Begriff. Was ist ein Auto? Und der Begriff. Räder, Motor, Pferd, hohe Geschwindigkeit, schnelle Beschleunigung, gute Grenzen. Dies ist ein gutes Auto, das vergleiche ich dieses Einzelne, was ich vor mir habe, kann ich auch haben. Das vergleiche ich mit dem, was ein Auto sein soll. Was damit aber auch dieses Auto sein soll, weil es eben sein Zweck ist. Ich urteile, das ist ein gutes Auto, das ist ein schlechtes Auto, ein guter Staat, ein schlechter Staat, gut gefüllt und so zu. Die sind nichts. Wir haben nichts Unobjektives an sich, wie man gerne meint, weil hier eine Meinung reingemischt wird beim Körper. Dann meinen wir gerne, ach Gott, was sagt der Wert erledigt? Nein, nein. Ein Urteil des Begriffs ist sehr objektiv, weil nämlich die Beschaffenheit einer Sache nur mit ihrem eigenen Begriff verglichen wird. Insofern kann man natürlich auch sagen, gut gehandelt. Dann merkt man sehr schnell, dass man, wenn man gut gehandelt hat, was anders meint als gutes Handeln. Aber jetzt ist es nur der Grammatik gefährlich. Aber der Unterschied liegt in der Sache. Und der Unterschied in der Sache ist so. Selbstverständlich kann ich auch das einzelne Handeln, das ich vor mir habe, mit seinem Begriff vergleichen. Und zum Beispiel den Tollwatsch bescheinigen. Dass ihm die Ausführung seiner Zwecke offenbar nicht gelingt. Dass er also nicht gut zu handeln verhält. Wenn Handeln das ist, dass da erstmal ein Zweck ist, der den Mann in Ansicht hat, dass er bloß gewollt ist, also vor seiner Ausführung noch ein subjektiver Drang, die keine Realität entspricht, dann betätigt sich der Mensch. Alles Naturkraft in der Natur und hackt das Holz, bis es so klein ist, dass es in den Ofen passt. Dann halt da rein und dann hat er seinen Zweck verwirklicht. Ob das Handeln gut oder schlecht ist, besteht in einem Vergleich zwischen Zweck und Resultat. Gut gemacht ist dann, wenn man mit dem berühmten ökonomischen Formulierung, mit wenig Aufwand oder mit dem nur nötigen Aufwand, den gewollten Effekt erzielt. Schlecht gehandelt ist, wenn hier eine Differenz auftritt und der Effekt vergeht oder in einem unmäßigen Aufwand erzielt wird. So habe ich auch in Bezug aufs Handeln den Unterschied von gut und schlecht nämlich, auch hier lege ich dieses Urteil des Begriffs an und vergleiche die einzelne, das einzelne Exemplar auf dieser Karte mit dem, woraus bei ihm ankommt. Oder ankommen müsste. Wird ja auch manchmal vergeben. Aber dann wird es übrigens auch, das ist sehr objektiv und nicht mein Wille, dann wird es objektiv vergeben. Wenn einer am Tor vorbeischiebt, dann ist es unangemessen zu sagen, wollte er rein oder wollte er nicht. Nein, man weiß doch, es geht um Fußball, es geht um Tore, es wird auf Tore geschossen, reinzutreten ist der Zweck und vorbeischießen ist also ein objektives Vergehen, nicht irgendwas, wo ich einen Maßstab anlege, ich jetzt kann im Tor, der nicht getroffen wird. Die moralische Frage nach den an sich guten Handlungen, ein Missbrauch dieser logischen Kategorie, ein Missbrauch dessen, was das Wetter des Begriffs ist. Denn bei an sich guten Handlungen soll das entweder erstmal aus einer unlogischen Kenntnis der Moral, das macht jetzt was dafür. Bei an sich guten Handlungen soll das Handeln nicht mit seinem eigenen Zweck, sondern mit einem von ihm getrennten, allgemein sein sollenden Zweck vergeben werden. Es wird also gefragt, was sind an und für sich gute Zwecke? So jetzt. Ja, was hast du denn eben so gefragt? Weißt du, du hast eben gesagt, ja, das kann haben jetzt mit dem, also in dem Wissen, ob du den Zweck erreicht oder ob dieser Drang da irgendwas zu erreichen, damit verwirklicht wird. Als denkender Mensch lebt man nur in dem Maßstab des Denkens, wenn man konsequent ist, schlechthin an alles an. Und dann fragt man auch, warum will ich das, was ich will? Oder warum tue ich das, was ich will? Warum verfolge ich das Denken? Ist das überhaupt richtig, sowas zu wollen? Das ist der Inhalt der Moral. Darzustellen, den es in Wahrheit gar nicht gibt. Also es gibt gut, ist eine Ideologie der Ableitbarkeit aller deiner Absichten zu entwerfen. Der Kant hat sich, das will ich erstmal nicht zu gut erinnern, er hat sich diesem Problem sehr ernsthaft gestellt und sagt, wie kann man denn den absolut notwendigen Zweck ableiten? Gut, das war eine Ausführung zu dem, was du als Einwand gesagt hast, warum ist das vernünftig zu verwenden? Schau was dazu, wie weit man es einzeln an der Stelle redet. Du hast nicht um die Frage gestellt. Okay. Also, wenn ich die Frage stelle, ob das, was ich will und das, was ich tue, der Zweck, den ich verfolge, ob der richtig ist, dann melde ich das, was ich will, nicht an einem höheren Zweck, sondern an am Denken. Und das, siehst du, das ist mal nicht klar, das geht auch nicht. Individuum aus und dann darf ich den Maßstab an alle auf alles annehmen. Siehst du, da will ich eins mir sagen. Mit der Form des Denkens. Also, wenn ich mal zumachen will, du sagst irgendwie, da gibt es Zwecke, dass du sagst, da kann man diesen Maßstab des Denkens nicht mehr anwenden. Ne? Dann sagt sich der Einwand, der hier euer Eins regelmäßig vorgebracht wird, ne? Wenn man sagt, davon halte ich dies, dann mache ich das, das ist, das wollen die Leute, das wollen jene. Dann kommen die Leute an und sagen, ja, und was habe ich denn davon von meiner Antwort? Also konfrontieren ständig ein vernünftiges Urteil mit ihrem Interesse. Und dann sagen sie, das interessiert mich überhaupt gar nicht. Ob das richtig oder falsch ist. Aber ich will das nicht. Zwei Sachen, damit ich wieder eine lange Antwort würde, wenn ich schneller erklären kann. Zwei Sachen dazu. Die erste, auf deinem letztes Argument, wenn wir auf die Zwecke, die andere Leute verfolgen, eingehen und zum Beispiel sagen, also Professor für Philosophie werden, was sollte man nicht wollen? Dann denken wir drauf, es gibt welche, die wollen das. Ja, dann wollen sie bloß Oberschullehrer werden, aber ist mal weg. Dann denken wir drauf, dass es das gibt. Was haben wir eigentlich auf unserer Seite, um das Leben auszuleben? Nur dieses. Dass er sich dabei bei was beteiligt, macht er. Bei einer vernünftigen Sichtung seine Interessen nicht wollen kann. Oder besser nicht wollen sollte. Aber einen anderen Hebel der Adulation als den Verweis auf die eigenen Interessen und die Frage, ob das, was er hier macht, dem eigentlich dient, haben wir überhaupt nicht. Haben wir übrigens so wenig, dass wir gar nicht über die Interessen reden, sondern überhaupt nur über die Sachen, die angeblich und nützlich sind. Denn das Zweite, was du empfohlen hast, ich messe, was ich tue, am Denken. Das ist zunächst mal so eine Phrase. Es wäre einmal auszufüllen, was das eigentlich heißen soll oder wie es gehen soll. Immerhin messe ich ja Bier trinken oder Urlaub machen oder Philosophieprofessor werden. Am Denken. Wie soll man das am Denken messen? Also, was sind dabei die beiden Größen des Messens? Wie verhalten die sich zueinander? Es war sehr komisch, dass du sagst, ich messe was am Denken. Es ist doch das Denken im Unterschied zu Bier trinken, kein bestimmter Inhalt. Wie sollen die beiden sich treffen? Gehen sie den Windschicht aneinander vorbei? Das eine ist nach vorne, nämlich der Mensch trinkt. Und auf der anderen Seite denkt er an ein Bier trinken und an ein Tennis spielen und an sonst was. Also du musst erstmal sagen, was du dir überhaupt vorstellst in deiner Formulierung, wie ich messe was am Denken. Ja, wie findest du denn aus, ob eine Aussage richtig oder falsch ist? Ich dachte immer, das geht so, dass man darüber nachdenkt. Und genauso kann man es, wie man über eine theoretische Rechnung nachdenken kann, ob sie richtig oder falsch ist, genauso kann man über einen Willensinhalt nachdenken, ob das richtig oder falsch ist. Nein, aber genauso, da würde ich erstmal sagen, halt auf. Denn bei einer theoretischen Aussage, da steht der Zweck zum Beispiel fest. Es soll eine Bestimmung der Objektivität gegeben werden. So, also soll die Eigenschaften, die genannt werden von einer Sache und der Zusammenhang der Eigenschaften, bewiesen wird, dass sie alle dazugehören, soll eine Notwendigkeit haben. Ja, an der Notwendigkeit kann ich das messen. Wenn das Handeln aber nicht anders ist, als dass ein Mensch sich an den Zweck setzt und dann die höchste Führung zu erreichen. Was soll ich jetzt messen? Also, bei der Wissenschaft ist der Streit, das ist ein schlechtes Argument. Das ist ein Streit, der wird auf Basis des immanenten Zwecks dieser Sache geführt. Ich erinnere mich an, was ich jetzt gerade ausgesprochen habe, über dieses Urteil des Begriffs und gut schlecht. Der Streit in der Wissenschaft wird geführt auf Basis des geteilten immanenten Zwecks. Es soll notwendig sein. Wie ich Motorrad fahren und du Käse essen. Worüber sollen wir uns streiten? Wie sollen wir uns streiten? Wie soll das eine vernünftige, andere unvernünftige oder sonst was sein? Also, der Einkommen der gleichen Theorie, der unterstellt genau, was zu zeigen wäre, nämlich, wo sollten eigentlich die vom besonderen Zweck unterschiedene Notwendigkeit aller Zwecke, worin soll die bestehen, so dass da ein Wissen überhaupt stattfinden würde. Machen wir das formuliert, wenn Sie sagen, ich überprüfe die auf die Handlungen, man denkt, da braucht es dafür immer noch einen bestimmten Inhalt. Und was am Denken zu überprüfen braucht, die Denken zu überprüfen braucht, entweder wie bei der Theorie, den immanenten Zweck, oder bei der beim Urteil über einen Film. Ja, da braucht halt sowas wie einen ästhetischen Maßstab. Und genauso braucht ein Inhalt, wenn es über Handlung redet. Das ist klar, der Inhalt, wie wir es machen, ist ein einfaches Verhältnis. Der agitiert immerzu an die Arbeiterschaft hin. Damit meint ihr, tut ihr euch was Gutes. Ob die sich was Gutes tun sollen, also das Leben leicht und die Lebenslage sicher machen, darüber reden wir überhaupt nicht. Dann werden sie selber wissen, wenn sie das wirklich nicht wollen sollen, dann kann man sie nicht damit nehmen. Da kommt immer aber ganz locker aus, wie der Reichsvater davon ausgegangen ist. Der hat nicht gesagt, die Arbeiter sollen sich gegen den Kapitalismus wehren. Der hat einfach gesagt, wie es zugeht, was Mittel und Zweck ist. Und darauf vertraut, dass dann schon jeder von seinem Interesse aus seinen Vergleich veranstaltet. Ein anderes Mittel haben wir nicht. Und darin unterscheiden wir uns sehr von denen, die sagen, sie wollen vernünftiges Handeln bestimmen. Nämlich, und das heißt immer Folgendes, das heißt, aus der Form der Vernunft, aus der Form des Denkens, wie du es ausdrückst, bestimmte inhaltliche Zwecke deduzieren. Inhaltliche dürfen einige formelle Zwecke sein, die Sie was zu gewissen machen, wenn Sie sagen, eigentlich soll das sich werden. Ja, Konsens, die relativ. Hat sie Konsens wie? So ähnlich. Es gibt halt Beratungssituationen, machen Oberzweck finden und dann zwischen Arbeiter und Unternehmer und so. Oder ob man nach dem Handeln mit kategorischen Imperativen ist. Gleichgültig ist immer der Versuch, aus der Form des Denkens einen inhaltlichen Zweck zu deduzieren. Da will ich erstmal sagen, es geht überhaupt nicht, weil wir aus der Form des Denkens wollen überhaupt gar nichts kriegen. Noch anders gesagt, der Versuch, notwendige Zwecke, die darin gerechtfertigt sind, dass sie notwendige sind, zu finden, sind automatisch Existenzbedingungsargumentationen. Wenn sie Material dafür. Oder auch mal, was ist wirklich notwendig? Naja, vielleicht kannst du nicht übermäßig gehen. Gut, wieder erfüllt. Das ist nochmal für dich nochmal drauf beziehen, oder das soll ich erstmal weitermachen, wenn man sie ihm glaubt. Da war es ja gar nicht drauf kritisiert, was ich gesagt habe. Ich habe eine Frage. zweiten Menschen, wenn er sich die Frage stellt, ob das, was er tut, er als bestimmter Mensch in einer bestimmten Situation, ja, der einen bestimmten Zweck hat, wenn er sich fragt, ist das vernünftig, das zu wollen und das zu tun? Das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob man jetzt einen Katalog macht, sagt man alles da und nicht da. Ja, das ist immer so. Wenn ein Mensch sich in einer Situation fragt, ist das vernünftig, was er da tut, dann ist es doch eine andere Formulierung für ist das zweckmäßig, was er da tut. Weil die Vernunft des Handelns und unser Zweck verfolgt ist. Würde ich mir so weit zustimmen? Das ist doch in Wahrheit dasselbe Gedanke. Wenn du jetzt Nein sagst, dann würde ich dich bitten, weil er an den anderen Inhalt, an den du noch denkst, korrigiert zu machen. Also, wenn du zum Beispiel sagen würdest, es ist eine Schweinerei, ja, Leute umzubringen, und das ist doch wohl selbstverständlich, dass man das nicht tut. Das ist ein moralisches Argument, der aber nicht als Kritik bezeichnet von euer Ein. Du bist ein Dürfer zu eurer Erklärung. Da gebe ich dir Vorsicht. Das ist verkehrt. Und ich würde auch heute noch möglichst auf die Kraft solcher Argumente nicht zu fahren. Also nicht, ich gebe jetzt absolut zu, das sind moralische Argumente und die sind klasse, sondern im Gegenteil. Die kauen wir auch gar nicht. Schon wenn einer sagt, Kinder dürfen nicht verhungern, ja, dann haben wir da nichts auszusetzen. Oder aber, falls sie nicht benötigen, dann werde ich da wohl die Zähne kritisieren können. Dann sehe ich aber sehr schnell das Problem, dass ich, weder ich noch sonst wer auf der Welt, bloß geneigt sein wird, eine Revolution wegen der ideologischen Kinder zu machen. Also aus Verantwortung für andere, aus der, wie heißt es, aus der berühmten Imagination der Menschheit als eine, wie einer Person, als eines Subjekt. Nein, die ganze Schrank wurde dann halt überhaupt nur ideologisch gebraucht und erfunden. Sie sind für niemanden eine Triebkraft. Man soll aber auch nicht meinen, dass man von der Position aus unterliegt. Also, die Philosophen oder Moralisten. Von der Position aus wird man nicht überzeugen können, zu welchem er durch die Prüfung überhaupt hinführen will. Um zu prüfen, ob man die Lüge als allgemeines Gesetz wollen kann, muss man selber schon die Erkrankung der moralischen Prinzipien in der Reihe eingenommen haben, nämlich alles, was man tut, muss man nur allgemeines Gesetz sein. Und jetzt kommt natürlich noch was Eigentliches. Das kann man nun tatsächlich nicht wollen. Aber nicht aus dem Grund, wie es erkannt wird. Also erst der erste Schritt war ja, den der Supermann erledigt hat. Den Standpunkt nimmt, wieso man den Standpunkt eigentlich einnehmen soll, zu fragen, ob er dieser allgemeine Gesetz sein kann, als Lüge. Es setzt genau das voraus, wofür er damit agitiert, wofür er damit wirkt. Dass er nämlich meint, es muss man nur alles allgemein gesetzt haben. Er will sagen, Lügen nützt nichts, wenn es alle tun. Also denk da dran und halte dich und sehe deswegen mein kategorisches Imperativ ein. Aber um die Prüfung zu veranstalten, muss man schon ein Anhänger des kategorischen Imperativs sein. Denn kein Lügner hat das Problem, ob sein Lüge allgemein gesetzt ist. Jetzt aber drittens. Jetzt heißt er, das ganze Prinzip heißt jetzt dann so, man prüfe, ob man den Verstoß als allgemeines Prinzip haben kann. Der Gedanke ist wie. Man kann alles Mögliche, aber das kann man wirklich nicht machen. Da hat er einen leichten Beweis an der Stelle. Verstoß liegt in der Natur dieses Wortes, setzt da Regeln voraus. Wenn du jetzt sagst, kannst du die allgemeine Aufhebung des Verhältnisses haben, in dem es Regel ist, würde jeder sagen, ja, warum nicht? Wir prüfen die Menschen nicht mehr auf Wahrhaftigkeit, sondern darauf, ob sie recht haben mit dem, was sie reden. Und dann ist uns ab sofort scheißegal, dann dürfen wir Lügen und nicht lassen. Kann man sofort sagen, ist nicht das Problem. Nur, kannst du die Lüge als allgemeines Prinzip diese Verhältnis zur Wahrhaftigkeit, ohne Wahrhaftigkeit ist natürlich möglich. Das wäre einfach nochmal ein gewisser Verstoß. Verstoß ohne die Grundlage, gegen das was verstoßen wird, kann nicht gehen. Jetzt wird der Verstoß und die Verzögerung, ist die Grundlage weg. Damit ist aber auch der Verstoß weg. Es macht da ganz viele logische Prüfung, da kann man eigentlich Verstoß als universelles Prinzip wollen. Das ist nur auch wenig. Immer noch schwierig, man hat zwei Beispiele Eigentum. Hegel sieht man als Beispiel. Eigentum, sagt er Kant, kann man eigentlich Diebstahl wollen. Du als Einzelner kannst natürlich auch Diebstahl wollen, wenn es damit durchkommt. Aber kannst du Diebstahl als allgemeines Prinzip wollen? Der Diebstahl als allgemeines Prinzip ist komisch, weil es nämlich die Aufhebung des Eigentums ohne Aufhebung des Eigentums ist. Man könnte jederzeit sagen, kannst du die Aufhebung des Eigentums wollen, oder? Das schreiben sich ganz schnell sozialpolitischen Standpunkte, also Abschaffung des Privateigentums, und das Erhalten des Privateigentums, und dann schreiben was ganz anderes. Aber so eine miese Gedankenprüfung, wie kann man Diebstahl als allgemeines Prinzip wollen, kann man also das Eigentum eines jeden nicht mehr gelten lassen, aber nur glauben, damit man es selber hat. Da hat er kein Recht. Den Verstoß als universelles Prinzip, also unter der Verstoß heißt ein negatives Verhältnis zu einem Prinzip, so universell, dass es Prinzip nicht mehr gibt, aber es trotzdem ein Verstoß sein soll. Kann man wirklich nicht haben. Und den Beweis bitte insofern billig geschenkt. Universeller Verstoß dieser Widerspruch. Im Grunde ist ein ganzes Beweis davon nur das. Universeller Verstoß nicht. Ja. Die Universalisierung, also das ganze Einführen der moralischen Qualität, ist glaube ich um keinen Deut besser bewiesen wie vorher. Viel mehr vorausgesetzt, aber ein Argument hat er benutzt, nämlich universell verstoßen kann man nur. Die eine Ecke zur Prüfung der Qualität, also die eine, das war also das Lügen-Experiment, soll einführen, das sei der Prüfstein der Moralität. Die Wahrheit ist überhaupt kein Prüfstein der Moralität. Sondern setzt alles voraus, was wir wissen müssen. Ob Lügen moralisch ist oder nicht, ist darin voll vorausgesetzt. Wenn nämlich die Wahrheit zusammen moralisch ist, ist Lügen ein Verstoß. Dann ist Verstoß natürlich nicht moralisch, ist ja klar. Aber ob Lügen moralisch ist, ist darin nicht verhandelt, nicht bearbeitet, nicht bewiesen. Dass man moralisch prüfen soll, ist auch nicht bewiesen, weil es voraussetzt. Das ist auch jetzt der Weg. Eine seiner wichtigen Kritiken an der Kantischen Moralphilosophie. So hat Kant zur Bestimmung der Pflicht, denn die abstrakte Frage ist, was ist Pflicht für den Freien, nicht gehabt, also die Form der Identität, der sich nicht widerspricht, was das Gesetz des abstrakten Verstandes ist. Sein Vater hat zu verteidigen, die Glückseligkeit eines anderen ist Pflicht, nicht wegen ihres Inhalts, sondern weil es Pflicht ist. Wie bei den Stoikern wahr ist, das Gedachte darum und weil und wie sondern es gedacht ist. Das Gesetz der Moralität ist Wohltätigkeit. Ich gebe euch das an den Armen ab. Schenken alle, was sie haben, so ist Wohltätigkeit aufgehoben. Das ist dasselbe Argument. Mit der Identität kommt man um keinen Schritt weiter, von dem Gott. Jeder Inhalt, der in diese Form gelegt wird, ist, ohne sich zu widersprechen. Aber dies ist ebenso gut, als wenn er gar nicht hineingelegt wird. Zum Beispiel Eigentum. Ich muss in Beziehung auf mein Handeln respektiert werden. Aber es kann auch ganz wegbleiben. In Anführung des Eigentums ist das Gesetz, das Eigentum soll respektiert werden. Denn das Gegenteil kann ein allgemeines Gesetz sein. Das ist richtig, aber das Eigentum ist vorausgesetzt. Ist es nicht, so wird es nicht respektiert. Ist es, so ist es. Setze ich meinen eigenen voraussichtlichen Zustand dann wieder zurückfahren. Es ist ganz formelle Bestimmung. Dies ist der Mangel des kantisch wichtigen Prinzips, dass es formell überhaupt ist. Also auf den kategorischen Fall, auf dem Prinzip, eine Handlung muss universalisierbar sein. Dann ist sie moralisch. Was ich tue, ist dann moralisch, wenn ich nicht nur ich tue, sondern wenn ich wollte, dass es zu reagieren. Hat nur eine Gedanken, ist das Prinzip geeignet, allgemeine Geltung zu haben. In Wahrheit ist es gar keine Prüfung des Prinzips, sondern in Wahrheit ist es nur eine Prüfung meiner Handlung in Anziehung gültiger Prinzipien. Es ist überhaupt nur der Gedanke, Mann, du darfst hier eine Ausnahme herausnehmen. Ist er nicht da verbunden oder nicht? Ja, in der eigenen Welt ist er natürlich verbunden, ist nicht ein gewisses Eigentum. Ist kein Eigentum da? Kein Privateigentum? Ist er nicht da natürlich noch nicht verbunden? Ja. Gar kein Verhältnis zu Eigentum. Aus dem Prinzip heraus, dass ich meine Handlung danach prüfen soll, ob sie allgemeines Gesetz sein kann, heißt immer nur, verstößt das, was ich jetzt gerade tue, eigentlich gegen das, was allgemeines Gesetz ist oder nicht? Und damit kommt raus, dass es ein sauaffirmatives Prinzip ist. Die Moralprüfung, die der Kant empfiehlt, heißt, verstößt das, was ich tue, gegen die geltenden Prinzipien. Und nur das ist die ganze Prüfung. Denn jeder beliebige Inhalt kann allgemein friedlich sein. Dann ich heute auch ins Kino. Haben die wollen, dass alle ins Kino kommen? Wie viele kann ich wohl? Was? Wir haben den Vorrat. Das ist voll. Mega Tauschung. Ja, gut, also der weitermachen. Also gibt es nicht den Gesetz, also können ja nicht alle wollen. Also ist einfach das, was so ist, der Grund, warum es nicht geht. Meine gehen wieder zurück. Noch eine andere, ich habe vorhin gegeben, was du nicht willst, dass man dir tut. Es gibt noch eine andere Fassung des kategorischen Imperativs, die seine popularisierte Form gut ausmacht. Und die heißt, wenn das alle fällt. Und da hat man wirklich, das ist nur der ganze Gedanke, Kant sagt, prüfe deine Handlung und sie geht in Ordnung, wenn sie so ist, dass es alle tun können. Die Umkehrung der Vorwurf, eine Handlung ist nicht moralisch, heißt populär gesprochen, wenn das alles ist. Einer läuft am Rasen von der Parkanlage, wie gesagt, wenn das alles ist. Was wären, wenn das alles ist? Dann hätte offenbar keiner das Interesse, dass die Blumen stehen, sondern dann wollten sie platt sein, vielleicht auf Fußball spielen oder so. Oder sich hinlegen. Ja, wenn das alles ist, dann wäre kein Widerspruch in dieser Handlung. Natürlich, wenn Rasengewebe verboten ist, dann heißt das, dass wenn das alle Fälle sowieso nichts anderes liegt, warum auch wenn du weg, die anderen nicht dürfen. Die ganze Prüfung, ob was allgemeines Gesetz sein kann oder nicht, hat keinen anderen Inhalt, als widerspricht es eigentlich dem, was hier und jetzt allgemeines Gesetz ist oder nicht. Und damit ist das Prüfungsverfahren furchtbar apologetisch. Alles, was gilt, was für alle tun. Alles das ist in seiner ganzen Denkart für jeden Pflicht, weil es gilt. Und moralisch verboten ist der Verstoß gegen das, was gilt. Weil es gilt. In Wahrheit gilt eine Prüfung der Moral, ob sie zweckmäßig oder vernünftig ist, überhaupt nicht statt. Sondern zur Kraft. Es wäre doch vernünftig, dass man sich an die Gesetze hält. Und man muss doch selber einsehen, dass sich an die Gesetze zu halten, das vernünftige Gesetz ist. Und verboten ist, alle allgemein gilt, fällt aus. Die ganze Philosophie. Deswegen ist klar, dass jeder beliebige, mit Macht ausgestattete Zweck im kategorischen Imperativ sich als Mittel sichern kann. Wo man in einem theoretischen Sinn sagen kann, auf dem kategorischen Imperativ lässt sich keine einzige materiale Pflicht ableiten. Er ist gleichgültig, der kategorische Imperativ, ist gleichgültig gegen alle Pflichten. Und alle Pflichten findet er gut, weil sie Pflichten sind. Genauso wie man das sagen kann, man kann aus ihm nichts ableiten, aus ihm folgt keine Pflicht, sondern Steuer zahlen. Genauso gut, als besteht seine Verwendung darin, dass jede Pflicht, die durch Macht gilt, sich mit dem kategorischen Imperativ als ihr Vernunftausweis schmückt. Aber er schließt nicht aus, Sonderrechte. allen Verlangen kann. Am Anfang einzelnen Verlangen. Ist alles in dieser allgemeineren Fähigkeit. Ist also gegen Unternehmer Willkür, gegen Kosten Willkür, gegen Fix. Den Anteil, ist den Anteil Gedanke ein Nein, ein Angriff. Nur wo die Form der allgemeinen Verbindlichkeit der Pflicht verletzt wird, nur da erreicht kein Gedanke überhaupt Kritik. Wo die Form nicht verletzt wird, ist ein Gedanke immer dafür. Jeder Inhalt, der wirklich allgemein verbindlich ist, dann haben wir beschließt die Prüfung, ob die Pflicht vernünftig ist. Deswegen, weil die Prüfung bloß heißt, verhält sich die einzelne Handlung eigentlich positiv oder negativ zur existierenden Pflicht. Weil das eigentlich der Gehalt dieser Lügenprüfung da oben ist. Deswegen wird die jeweils gültige Pflicht logisch vorausgesetzt. Kann natürlich auch jeder mit jeder beliebigen Verbunden daherkommen und sagt, man kann zu Recht sagen, meine Pflicht wird sich auch nicht schlechter als ich. Im handlichen Prüfungsverfahren. Das stimmt. Aber wer die Übereinstimmung, wer die Allgemeinerbarkeit von einer anderen zum Prinzip macht, der setzt einfach die existierenden Pflichten als den Prüfstein voraus. Der prüft ja die Vereinbarkeit der eigenen Handlung mit den existierenden Pflichten. Oder anders noch weiter, weil die Pflichten logisch vorausgesetzt sind. Besteht die Plausibilität der Prüfung immer in Bezug auf die existierenden Pflichten. Wir können es anders dafür so sagen, wir schaffen eine mögliche Welt, in der ist das allgemeines Gesetz nur Hühnerfleisch zu essen. Dann ist es verboten, Rindfleisch zu essen. Das ist falsch. Das ist ja dann nicht verallgemeinerbar. Aber er sagt auch nicht mehr als logisch zu möglichen Voraussetzungen, damit ist er immer affirmativ gegen ein der Prüfung gar nicht unterworfen ist, nämlich das, wo es eigentlich ging. Deswegen kann man das für das Vermögen was von den Leuten die Ethik für die Moral essentiell. Also es gibt durchaus, wie soll man sagen, es gibt einen guten Grund, warum die Leute, wie die Moralbegründung und den Gegenstand Moral nicht auseinanderhalten können. Weil die nämlich viel miteinander zu tun haben. Wenn Dienst, alles Freiheit, wenn Unterwerfung, alles Autonomie und Vernunft betrachtet wird, dann hängt furchtbar was dran, dass ein Mensch sich die Pflichten, die er unterworfen ist, begründet. Darin liegt nämlich seine Freiheit, dass er nicht einfach wie der mittelalterliche Bauer dem gehorcht, was der feudale Herr gesagt hat, und ansonsten gleichgültig vergeben ist. Sondern er macht sich das nur zu eigen. Er unterwirft sich wirklich, also er erhält sich seine Freiheit nur dadurch, dass er sich nur dem unterwirft, was er einsieht. Das sind alles Momente und Bestimmungen, die wirklich zur tatsächlichen Moral dazugehören. Sie sind natürlich immer noch ein bisschen Rätsel, wie ein Mensch eigentlich auf die Idee kommt, es einzusehen, dass es vernünftig ist, auf seine Interessen zu verzichten. Dieses Letzte, das würde ich noch ein bisschen überlegen. Dieses Letzte ist eine moderne Errungenschaft, die mit nichts zu vergleichen ist, was es in der Vergangenheit gegeben hat. Wenn nochmal Fachphilosophen da sind, weil die dynamische Ethik von Aristoteles anschaut, oder wenn jemand mittelalterliche Fürstenstiege kennt, die waren was völlig anderes als moderne Morallehre. Die waren nämlich so, die Dinge, das war völlig vermischt. Weil Aristoteles sagt, soll er freigiebig sein oder soll er ein Mitgenauer sein? Dann sagt er, von beiden, beides kann man übertreiben. Wer zu viel herschenkt, hat am Schluss selber nichts mehr. Wer alles behält, hat keine Freunde. Das Verfahren ist eine Wirklichkeitskalkulation. Da gibt es auch Sonderfragen. Das steht neben Sonderfragen, die Lage eigentlich viel weiter wird oder wenig. Ich mache zwar völlig mit welchen Dingen das Ernährungssicht und das Moralische ist und alles miteinander und dann beantworte ich mit, jetzt hat sich da was von Moral, also durchaus unbegründet, oder bricht einfach mit Zweckmäßigkeitskalkulation. Ach, Herr Ellen, also damals war das natürlich sogar noch was anderes, wenn er sagt, er erläutert über die Sitten, die es gibt im Land. Was war völlig anders? Das sagt er, was ist vielleicht bei dem Aufkreuz, bei dem Aufwand Land oder umgekehrt. Warum? Es war überhaupt kein negatives Verhältnis zum Eigeninteresse, als das Wesen dieser Sache aufgefasst. Richtig, da haben sie sich nun gefreut, Nützlichkeit, alles nebeneinander und vermischt, als so haben wir es bei uns, so macht es der junge Freie, der junge Arschige und so weiter. So haben die drüber nachgedacht, das ist völlig anders. Richtig, Vermischung von Moden, die keine Moden sind, aber so. Modernerweise gibt es, und das ist eben Kant als große Einführung in deutschen Raum. Modernerweise gibt es die Theorie, dass das Abstandnehmen vom Eigeninteresse überhaupt das Moralische ist. Dass die Qualität des Moralischen die freie Selbstverleugnung von Bedürfnissen und Trieb und Interessen ist. Das ist rein modern. Das hat nie vorher gegeben. Und das steckt, da steckt, der zunächst der totale Höhepunkt drin, der Erklärungsbegriff ist, nämlich wie kommt man nach so einem Blödsinn? Selbstverleugnung als vernünftige Einstellung. So ein Blödsinn kommt man durch, was der Einstellung ist, nämlich drei Schritte. Erster Schritt, kein Schritt, das Subjekt ist hinterher zu denken. Schritt und Sprach. Man stellt Menschen in Verhältnisse, in denen ihnen erlaubt ist, Egoisten zu sein. Aber das sagen wir nochmal anders. In denen es ihnen erlaubt ist, ihre eigenen Interessen zu betätigen. Das ist ja was Positives, wenn man erlaubt wird, eigene Interessen zu betätigen. Das ist nun mehr möglich, dass das überhaupt noch möglich kann. Der dritte steht aber zweitens darin, dass man in Verhältnisse gestellt wird, die den eigenen Interessen gar nicht mittel sind, eigentliche fremde Interesse dadurch nutzbar zu machen, dass man unter den das eigene Interesse beschränkenden Bedingungen das Beste daraus zu machen versucht. Wer nun, und das ist jetzt der Übergang, der wichtig ist, wer nun die Kinder mitmacht, die jedes Subjekt in der bürgerlichen Welt erstmal praktisch machen muss, hat nämlich gesellschaftliche Verhältnisse, die nicht für ihn erfunden worden sind, von ihm so behandelt werden müssen, als wären sie sein Willen. Wer also, obwohl die Fabrikarbeit die Vernutzung des Menschen bedeutet, und der Lohn die Bezahlung der notwendigen Kosten dieser Art Maschine. Wer also den Standpunkt einnimmt, Fabrikarbeit, davon lebe ich. Das ist meine Einkommensquelle, die will ich. Wer den Standpunkt einnimmt, muss feststellen, dass das Erreichen seines Ziels dauernd behindert wird. Von Leuten, von anderen Interessen. Und zwar von anderen Interessen, die mächtig sind und gelten. Es wäre nun, und das ist ja die unverzichtbare Hoffnung aller Kommunisten, ein guter Grund, sich über die Qualität dieses Mittels ein paar Gedanken zu machen. Und Kritiker der Verhältnisse zu werden, ist die einzige Alternative zur Moral. Wichtiger Punkt. Kritiker der Verhältnisse zu werden, ist die einzige Alternative zur Moral. Oder umgekehrt. Die Moral ist die Alternative zur Kritik. Wir nehmen es so. Die Feststellung dessen, dass man mit seinen Anliegen scheitert, obwohl man sich an die Schranken hält, die eingezogen sind. Erklärt man sich damit, dass sich andere nicht an die Schranken gehalten haben, die ihnen gezogen sind. Und nehmen wir da keine Argumentation. Die Unternehmer wollen Höchstprofite und deswegen gewinnen lassen. Wenn man das schon hört, wenn einer schon höchstprofitisiert am Profit, dann merkt man, der Mann will sagen, die sind zu weit gegangen, die Profite. Die haben sich an Schranken, die sich für sie gehören würden, nicht gehalten. Unser Zug rein. Die Alternative zur Moral, zur Kritik und übrigens zur Kritik des eigenen ökonomischen Mittels und des eigenen Preises. Die Alternative zur Kritik besteht darin, dass man sich und andere dessen bezichtigt, dass sie auf andere keine Rücksicht nehmen. Das Komische besteht jetzt darin, wenn die Interessen und gesellschaftlichen Institutionen so organisiert sind, dass sich jeder nur durch einen feindlichen Gegensatz gegen das Interesse des anderen überhaupt erhalten kann, dann ist die Rücksichtslosigkeit gegeneinander notwendig. Unvermeidlich. Dann wäre ein Blick auf die Natur der Interessen, auf die Kenntnisnahme der Unvermeidlichkeit dieser Rücksichtslosigkeit. Moralisch ist der Mensch dabei, dass er die Rücksichtslosigkeit für vermeidbar hält und erklärt. Damit verändert sich nämlich Zustimmung zu allen Institutionen. Er verhält sich Zustimmung zu Kapital, er verhält sich Zustimmung zu Profit, er verhält sich Zustimmung zu Wachstum, er verhält sich Zustimmung zu AKWs, wenn er sagt, die Grenze wäre nur zu hoch. Zu wenig Rücksicht auf die Unerwarteten, auf die Betroffenen, auf die Aussicht. Das ganze Grundprinzip heißt, man betrachtet konsequent die Beschädigung, die im Land passiert, als Produkt eines zu weitgehens anderer Institutionen oder Menschen. Die anderen sind zu weit gegangen in der Wirtschaft. Davon der richtige Fehler. Das ist jetzt aus dem Fehler raus, aus dem Fehler, man hält an seinem Mittel fest. Der Arbeiter hält daran fest, dass die Lohnarbeit ihn noch ernähren muss. Muss ich doch gar nicht dafür sorgen, sie zu ernähren. Er hält daran fest und verteidigt den Glauben an sein Mittel, indem er es nicht funktionieren lässt, wie es anderen als Rücksichtslosigkeit wurde. Der Standpunkt ist es, der konsequent, wie ich schon gesagt habe, jeden Nachteil als Überlegung auffasst. Und jetzt ein eigentümliches Bild von Harmonie entwirft. Das Bild von Harmonie heißt, wenn jeder von seinen Interessen Abstand nehmen würde und die Rücksicht an die erste Stelle und das Interesse immer erst wieder ersetzen würde, dann würden wir doch sehr schön harmonisch leben können und jeder bekäme noch relativ am meisten. Ein ganz eigentümliches Ideal. Jeder hätte was davon, wenn keiner aus was davon haben schauen würde. Alle würden gut fahren, wenn keiner gut fahren wollte, sondern bloß der Allgemeinheit dienen würde. Prinzip, das allgemeine Dienst, das Beste für alle wäre. Das ist die freie Bejahung von den Verhältnissen, wo man ein Recht zum Egoismus hat und durch Egoismus zu nichts kommt. Jetzt wird es kritisiert mit dem Argument, deswegen sind nicht immer die Verhältnisse schlecht, sondern der Egoismus. Von mir selber und von dem anderen. Und deswegen käme ich bloß zu was, wenn ich nicht mehr darauf schauen würde, dass ich zu was komme. Vor allen Dingen, wenn die anderen nicht mehr darauf schauen würden, dass sie zu was kommen. Dieser Trick, jede Schädigung, die notwendig ist, als nicht nötig und Übertretung aufzufassen, das ist Moral. Oder anders ausgedrückt, in einer Welt, wo Gegensätze existieren, den Glauben an einen gemeinsamen Zweck der Menschen, dem alle dienen müssten, dann hätten alle was davon. Den Glauben an einen gemeinsamen Zweck, an ein positives Verhältnis der feindlichen Interessen, wohnen zu halten. Das ist Moral. Deswegen besteht ihr Widerspruch darin. Ihr Widerspruch, der übrigens die Religion gibt hier, der besteht darin, dass alle darauf verzichten müssen, etwas davon zu haben, dann hätten alle was davon. Man muss aber nicht alle darauf verzichten, etwas zu haben. Oder etwas davon zu haben. Man muss nicht alle ihren Egoismus fahren lassen. Muss trotzdem jeder Einzelne den Egoismus fahren lassen, auch wenn es nicht dazu dient, dass er dann über einen Umweg zu was kommt. Sodass die Harmonie der Interessen sich im Endlosen einstellt. In jedenfalls und in diesseits gar nicht die Harmonie der Interessen erworben werden kann durch eigenen Verzicht, sondern nur die eigene Wirklichkeit, dass man an der Harmonisierung der Interessen teilhaftig wird, wenn sie sich dem einstellt. Nur die Wirklichkeit kann erworben werden, aber nicht die Harmonie der Interessen. Alles dies ist übrigens noch sehr handlich. Was ist die Dialektik? Also wenn ich ausgehe, es ist die Dialektik der praktischen Vernunft. Dass der Kant sagt, das ist eine komische Sache. Jeder muss sich benehmen, als ob die Menschheit durch einen positiven gemeinsamen Zweck verbunden wäre. Was ist sie nun? die der Welt, die es gibt, nicht. Aber es ist eigentlich der Vernunftgrund, warum man sich so benehmen sollte. Trotzdem muss man sich so benehmen, um den Zustand näher zu kommen, auch wenn es nichts nützt. Deswegen muss jeder moralisch handeln und dabei das allgemeine Gefühl wollen, aber nicht sein moralisches Handeln vom Erreichen des allgemeinen Glücks oder auch seines speziellen Glücks. Das ist ja für das allgemeine Recht. Ohne sein moralisches Handeln von diesem allgemeinen Glück abhängig zu machen. Man muss es verfolgen im Wissen darum, dass man es nicht erreichen kann. Warum soll es beim Kant dann wieder beim Kant unmittelbar? Deswegen ist aus der praktischen Philosophie heraus der liebe Gott nicht nur eine Möglichkeit, sondern eine ziemliche Notwendigkeit. Weil ich zu zeigen versucht, wieso dieser Gedanke einer eingesehenen Pflicht und einer Unterwerfung, die trotzdem dem Individuum entspricht, wie das als Ideologie. Meinetwegen als Kritikargument in einer ökonomischen Realität aufkommt, wo jeder sich nur durch den Gegensatz gegen den anderen ernähren kann. Mit dem Gegensatz gegen den anderen. Viele, jedes Interesse an der ideellen Gemeinschaft der Menschen, welche alle durch das Verzichten auf den Egoismus haben können. Der Kampf aber gegen die Ökonomie, in der jeder sich nur dadurch verhalten kann, dass er den anderen schädigt. Der Kampf gegen die Ökonomie geht keineswegs darum, dass man zur Verwirklichung dieses Reichs der Harmonie aller dienenden Knechte aufruft. Also der Harmonie aller Verzichtler auch. Sondern nur dadurch, dass man über die Natur der Mittel aufklärt, mit denen jeder sich zu erhalten hat. Das war nochmal der Rückschluss auf Fragen, die Kommunisten auch, sowas wie die Idee der Menschheit oder einen Begriff vom Wesen des Menschen, wie man es ja beim frühen Marx noch findet, mit seinem der Menschen fremdet sich selber. Und sein gemeinschaftliches Wesen vergleicht dadurch die Konkurrenz und so. Nein, meine ich alles überhaupt nicht. Man muss nur über die Natur der Mittel aufstellen, die Leute zu erhalten suchen. Es ist die ganze Geschichte. Es ist implizit der Appell an den Egoismus und nicht der Appell an das Gegenteil. An die Verantwortung für andere, an die Bereitschaft, eine Gemeinschaft der Menschen zu erfinden, wo man darauf merkt, dass es nicht gibt. Der Kant sagt also, Basis und Seligkeit größer erreichen im Verzicht, also auf eigene Zwecke. Dadurch stellt sich das in die Harmonie her. Ich habe gerade eingefragt, passt das zusammen, wenn ich denke, dass also Adam Smith, der also auch Moralphilosoph war, gerade sagte, also der Egoismus des Einzelnen bringt eine objektive Harmonie dazu. Was der Egoismus des Einzelnen ist, in der Identität mit Freiheit, Philosophie, nicht wie die bloße Arbeitsteil. Auf der einen Seite ist bloße Arbeitsteil und auf der anderen Seite ist Ideologie so, Markt. Insofern ist der Smith kein moderner Moralist. Also er empfiehlt, vom Egoismus Abstand zu nehmen, das tut er überhaupt nicht. Der ist ja ganz anderer. Er sagt gewissermaßen, der Egoismus und das Gegeneinander, welches wir feststellen, braucht für uns keinen Anlass, zu bedenken oder Kritik zu sein. Denn der ökonomische Mechanismus zwingt allen dienstbar zu sein, gerade dann, wenn sie für sich private Vorteile ausschlagen wollen. Das ist durchaus der Gegensatz zu Kant, völlig was anderes. Ja, das ist ja gar nicht angekommen. Wie passt das jetzt zusammen? Also meine Bürger und die Gesellschaft, das ist auch beide Rufen. Ja, ja. Auch gemeinsam verraten. Gemeinsam. Ja, ja. Das für den bürgerlichen Staat. Was sind die Fehler des bürgerlichen Staates und der Rechtsstaat? Sie alle aufgezählt. Ja, und noch das mit, wie ich das wissen kann. Der Krieg besteht darin, dass es in der bürgerlichen Welt sowohl ein Lob der Konkurrenz gibt, wie ein Lob der Beschränkung der Konkurrenz. Aber es ist nötig. Es gibt ja sogar aus der Moral heraus eine Kritik der Konkurrenz. Anstatt dass die Menschen gemeinschaftlich versucht, jeder jeden den letzten Pfennig abzulösen, gibt es die Kritik. Und insofern muss bürgerliches Denken doch total inkonsequent setzen in seinen eigenen Bestimmungen, in seinen eigenen Prinzipien sein. Da muss einmal im Namen der Moral die Gemeinschaftlichkeit der Menschen, die durch Verzicht zu haben ist, gepredigt werden. Und im nächsten Moment muss man sich dagegen abschotten, dass gewissermaßen Moralradikalismus ist. Moralsozialismus oder sowas aufgreifen, die sagen, es muss man ihnen erzwingen, dass alle sich beim Rauchen zurückhalten und so weiter. Deswegen hat die bürgerliche Welt genau umgekehrt die gegenteilige Ideologie auch noch, und die heißt, die Konkurrenz dient doch allen. Also das, dass jeder jeden bekämpft, dient jedem. Beide Standpunkte gibt es. Modernerweise ist das so, dass der eine in die Jäger gehört und der andere, der gehört in die Grundfrische von den Ökonomen. Also die Volkswirtschaftslehre, da geht der Grundkurs so mit, ohne Arbeitsteilung, ohne Markt, ohne Konkurrenz, keine gute Ware, kein Zwang zur Modernisierung, keine allgemeine Volksversorgung. Das ist ungefähr die meinetwegen modernisierte Fassung von den Verhältnissen. Beide Standpunkte gibt es und braucht, beide stehen gegeneinander. Das ist auf alle Fälle der Witz, dass die bürgerliche Welt, anders als die vorbürgerlichen, feudalistischen, den persönlichen Materialismus erlaubt. Und ihm ein Recht zu bieten, aber ihn als Beschränkten erlaubt und die Schranke als Bedingung der Möglichkeit dieses persönlichen Materialismus einsetzt. Deswegen nur spaltet sich in der bürgerlichen Welt Vernunft und Materialismus aus in zwei Zeilen, von denen die eine Egoismus heißt und damit schon geschimpft. Und die andere Verantwortung. Und damit immer den Inhalt hat, also nicht für dich was gut ist. Die beiden Seiten, die stehen immer zu gegeneinander und man macht Fehler, wenn man in diesen Moralalternativen sich auf die andere Seite stellt. Man macht Fehler, wenn man den Kampf und seinen Moralismus mit einen freudigen Ja zum Kampf aller gegen alle, und das wäre das Natürlichste von der Welt, kommt er. Das ist so genau der, also, das soll der Ausgangspunkt der Veranstaltung vom Donnerstag sein, wo es über die Nische geht. Und man macht einen Fehler, wenn man das Lob der Konkurrenz mit dem Aufruf zur Solidarität unterbringt. Die Frage, die sich stellt, und nie die Frage, wie soll man sich korrekterweise dazu stellen, zu den Mitteln? Egoistisch oder mehr verantwortlich? Aber vielleicht sollte jeder das machen, sich also total auf die Alternativen einlassen und auch praktisch scheitern eigentlich. Also am deutlichsten wäre ein rigorosen Moralismus, der kommst du nicht und der macht dich nicht fertig. Dann wäre doch eine totale Ökonomie, also die Gegensatz. Alle gegen alle, kriegt irgendwann mal bestellt, aber ein hochkarätiges Schwein, man wird immer zeigen, kriegt irgendwann mal das für die Schnauze. Wenn also nicht dieses für die Tür kommt, macht das eben hinterher, dann wird so ein unser Leben ja also frei, wie gesagt, nicht mal mehr sollten, aber dass die Leute rausfliegen, das geschieht ihnen gerne recht. So was gehört sich halt nicht. Da muss also schon Wort bedauert zeigen. Zwar nicht stimmt, das erste wieder war es auf diesem Ausgang, ist die Frage der Mittel. Das ist die Frage der Position, die an der Beteiligung. Zum Beispiel, es gehört auch an in den unteren Staaten von Politik und Ökonomie, gehört immer beides dazu. Es wird zum Beispiel einmal, was ich jetzt erst natürlich wirklich gesagt habe, unter Intellektuellen, wird in der Ökonomie, also unter den Leuten, die bessere Positionen begleiten, wird in der Ökonomie gewissermaßen das Bekenntnis zum Egoismus an neue Verkehrsformen. Das sagt da eine, der Rechtsanwalt, einen anderen Rechtsanwalt bei sich einstellt und sagt, wissen Sie, wir nutzen unsere Leute gnadenlos aus, wie sie auf einen Füßen stehen. Ich gehe bei Ihnen bis an die Schmerzgrenze. Dass man hier Rede bei Ihnen gibt. Und das ist ein Reinbekenntnis zum brutalen Gegensatz. Na schau, die Umkehrung, was du jetzt sagst, mit normalerweise gerade im Verhältnis zu den Gegenlosen mitmachen bei der Ökonomie, zu den Problemen, da kannst du nicht mehr verantworten. Aber auch umgekehrt in der Politik, das was jetzt logischerweise in die Ökonomie eigentlich die Sphäre der Verantwortung ist. Das hat die Frau mal wieder gelesen. Das heißt, ich zum Beispiel, dass er einer der Eisler kommt, dass man Schadenfreude über die politische Erfolgung führen sollte. Das ist ein unrealistisches Phänomen. Aber hier wäre ich jetzt ja auch mal dazu, dass die Welt nicht bloß natürlich drin ist. Auch die Moral kann ja der heute leidet sich nicht mehr, wenn der andere sich als Realist dagegen stellt. Also, diese Logik bringt sich nach allem miteinander recht. Und praktisch, also mit praktisch unmöglich zu wirken. Wenn ich nur dann erstmal vorsichtig sein, weil ich erstmal die Augenblicke sind sowieso Ideologien zu dem Tun und nicht dem Tun selber. Weil ich will erstmal noch zum Beispiel auch ein Unternehmer sein Tun als egoistisch oder als verantwortlich vorträgt. Und ein Problem sein Tun. Als egoistische oder Verantwortungsvorteil. Tun Sie mit dem Mittelbereich. Das sind erstmal Theorien, in denen man sich seine Stellung in einer Welt, in der man zu dem, wovon man lebt, nur bekannt kommt. Es sind Theorien, die man sich seine Stellung in einer solchen Welt zurechtlegt. Und es ist erstmal eine Praxis. Wo die Moral praktisch wird, als die bürgerliche Welt, die Menschen, sind als etwas irre. Dargestellt, Adrian Böhm, dabei jeder normale Moral, das ist irgendwie auch übertreiben. Es gehört noch zur Miesheit von bürgerlichen Denken dazu, dass man beide Standpunkte für irgendwie gerecht ist, aber keine, der alle muss, aber keine Konsequenz nehmen darf. Denn jeder ist eine Konsequenz genommen, würde auf seine Weise nochmal eine Kritik der Verhältnisse vielleicht wirklich vernichten. Aber auf seine Weise würde jeder nochmal das Symbol der Egoismus wieder Verantwortlichkeit führen. Würden Sie ernst genommen, würden Sie alle nochmal in einen echten Gegensatz gegen die bürgerliche Welt gehören. Sodass Sie sich die Welt anschauen, kommt hier wieder zu sehen und von dem, was man immer gesagt hat, dass der einen Seite nicht, dass wir am Tisch bringen. Und zu dem fällt, glaube ich, die Nietzsche Veranstaltung werden, weil die genau die Zurückweisung des Moralismus durch den Egoismus sein will. Und die innere Logik des Egoismus auf einmal in der Moral endet. Also diese, was ich jetzt gesagt habe, widerspringt von einem zum anderen. Nietzsche wird am Schluss selber ein großer Moralist. Sondern man kann uns noch fragen, weil es bestimmt bei den Rückwärts gibt. du würdest dann abfallen oder bei der Berührung stehen oder so. Aber logisch, den Fehler der ganzen Sphäre auflöst.